mich auch mal das falsche Diskussion zu geben. Ordentlicher Schlag in die Schnauze. Ich bin nicht gewillt, mich auf eine solch widrige Diskussion eben zu geben. Bist du noch nicht mal in der Lage, eine Grammatik korrekt Artikulation zu überziehen? Wenn ich saufen darf, wie die Zunge gesoffen ist, auch noch nicht fliegen, echt, ey. Ja, jetzt schickt ihr aber langsam hier. stuck a lump of coal up his ass. In 2 weeks, you have a diamond.